Abschnitt 14 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 23. Die vier Zurückgelassenen im Austmannatal und deren Erlebnisse. In diesem Kapitel will ich Dietrichson selbst erzählen lassen, wie es ihm und seinen Kameraden ergangen ist. Auch Baldur wird wiederholt Gelegenheit haben, zu Wort zu kommen. Alle die Sachen, die wir vorläufig am Rande des Inlandseises hatten zurücklassen müssen, schreibt Dietrichson, mussten an den Amiralikfjord hinuntergeschafft werden. Deswegen kehrten Christiansen, Ravna und ich schon am 27. September zurück, um dies zu beschaffen, während die übrigen drei Mitglieder der Expedition mit dem Bau des Segeltuchbootes beschäftigt waren, in welchem Nansen und Sverdrup nach Gotthard rudern wollten. Die Entfernung bis zu dem Ort, an welchem sich die Sachen befanden, betrug ungefähr 4 Meilen. Obwohl wir unsere Kameraden erst um 8 Uhr des Morgens verließen, hofften wir doch, vor Einbruch der Dämmerung am Ziel zu sein. Wir rechneten nämlich darauf, eine bedeutende Strecke abschneiden zu können, indem wir die mit eisbedeckten Gewässer überschritten, wie wir dies auf dem Wege bergab getan hatten. Auf den höher gelegenen Gewässern fanden wir auch noch eine Eisdecke vor. Diese aber war jetzt so dünn, dass wir, sobald wir sie betraten, einbrachen. Deswegen blieb uns nichts anderes übrig, als die steilen Felsabhänge und unebenen Moränen zu erklimmen, obwohl uns die angeschwollenen Bäche das Vorwärtsdringen sehr erschwerten. Deswegen gelangten wir erst um 7:30 Uhr an das Endziel unserer Wanderung, nachdem die Sonne längst untergegangen und die ganze Landschaft in Dämmerung gehüllt war. Wenngleich eine Dose Leberpastete, eine Portion Fleisch, Schokolade und Fleischbiskuits, woraus unser Proviant während des Bergsteigens bestand, ein ziemliches Quantum Nahrungsstoff enthält, so reicht es trotzdem nicht hin, um den Magen zu füllen und uns zu sättigen. Infolgedessen hatten wir, wie gewöhnlich, einen wahren Heißhunger, als wir am Abend unseren Kessel, der aus einer leeren Blechdose bestand, aufs Feuer setzten. Das Gericht, das wir bereiten wollten, war sehr zusammengesetzter Art, denn es bestand aus den Überresten der verschiedenen Proviantsorten, wie Pemmikan, Erbswurst, Fleischpepton, Fleischbiskuits, Knäckebrot und Schnitzkohl. Wenn eine Blechdose leer war, hatten wir die zurückbleibenden Krumen in den Sack geschüttet, in welchem sich der Schnitzkohl befand, so dass der Inhalt dieses Sackes allmählich aus allen möglichen Speiseresten bestand. Diese sollten jetzt verwertet werden. Das Gericht schmeckte indessen ganz vorzüglich, und nachdem wir unsere Mahlzeit eingenommen hatten, krochen wir in den Rentiersack und schliefen unter freiem Himmel, da das Zelt bereits an den Fjord hinabgeschafft war. Der nächste Vormittag wurde mit dem Zusammenstauen der verschiedenen Sachen verbracht, die wir auf den Schultern hinabtragen mussten. Erst gegen Mittag konnten wir damit beginnen, einen Teil der Bagage ins Tal hinabzuschaffen. Da wir entschlossen waren, unser sämtliches Hab und Gut in mehreren Wanderungen Stück für Stück hinabzutragen, so kehrten wir wieder um, nachdem wir unsere erste Last an die nördliche Bucht des Langwandet geschafft hatten und fanden zu unserem Staunen Balto bereits am Lagerplatz. Er berichtete, dass sie nach eintägiger Arbeit mit dem Bau des Bootes bereits so weit fortgeschritten seien, dass er gut hätte entbehrt werden können. Deswegen sei er gekommen, um uns zu helfen. Nach seiner Berechnung mussten Nansen und Sverdrup bereits am Mittag desselben Tages ihre Bootsfahrt angetreten haben. Balto hatte denselben Weg eingeschlagen, auf welchem wir hinuntergekommen waren. Nur die eisbedeckten Gewässer hatte er umgehen müssen, bis er an das Langwandet gelangte. Da er seinen Weg bedeutend abkürzen konnte, wenn er dies Wasser überschritt, so wagte er den Versuch. Auf der Stelle, von der er ausgegangen, war die Beschaffenheit des Eises ziemlich gut. Allmählich aber, je weiter er kam, desto schwächer wurde die Eisdecke, bis ihm, in der Mitte des Gewässers angelangt, nichts übrig blieb, als auf allen Vieren vorsichtig weiterzukriechen. Auf diese Weise erreichte er dann mit Not und Mühe das jenseitige Ufer. Am nächsten Morgen langten wir mit unserer letzten Last am Ufer des Langwandet an. Balto wollte abermals den Versuch machen, über einen kleinen Arm des Gewässers zu gehen. Er schnallte seine Schneeschuhe an und zog den Schlitten hinter sich her. Da ich eine Karte über das Terrain aufzunehmen hatte und infolgedessen oft zurückbleiben und eine Menge Abstecher machen musste, so beschloss ich, um die Kameraden schneller einzuholen, denselben Richtweg einzuschlagen, dessen sich Balto bedient hatte. Ich schnallte deswegen meine Schneeschuhe an und begab mich auf das Eis, meinen Schlitten hinter mir herziehend. Als ich bereits die Hälfte des Weges zurückgelegt hatte, bemerkte ich, dass das Eis ein wenig nachgab. Da sich aber eine zweite Eisschicht darunter befand, so ging ich getrost weiter. Die Eisdecke wurde jedoch schwächer und schwächer und bestand schließlich nur noch aus losen, dünnen Schollen. Ich sah mich gezwungen, den kürzesten Weg ans Ufer einzuschlagen. Bald vermochten die Eisschollen mich jedoch nicht mehr zu tragen und ich sank, auf meinen Skiern stehend, durch das Eis. Im Handumdrehen hatte ich die Skier, die nicht an den Beinen festgebunden waren, abgestreift und musste nun die 15 bis 20 Ellen, die ich noch vom Ufer entfernt war, schwimmend zurücklegen. Balto, der auch nahe daran gewesen war, ins Wasser zu fallen und der gehört hatte, dass ich übers Eis gehen wollte, war, während sich dies zutrug, herbeigekommen. Er machte die folgende Beschreibung davon. Da ich fürchtete, dass Dietrichson über das schlechte Eis gehen würde, ergriff ich eine Flöte, so nannte er einige kleine Signalhörner, deren wir uns bedienten, lief auf einen Felsgipfel und blies. Dietrichson antwortete sofort und ich lief dahin, um zu sehen, wie die Sache ablaufen würde. Gerade als ich anlangte, war Dietrichson auf das Eis hinausgegangen. Ich sah, dass das Eis sehr schwach war und rief ihm zu, an das Ufer zu mir zu kommen. Aber er kam nicht. Er machte noch einige Schritte mit seinen Schneeschuhen und verschwand dann zwischen den Eisstücken. Da rief ich, »Lass den Schlitten fahren und schwimme an den Strand!« Er tat das und schwamm an den Strand. Wir nahmen die Instrumente aus seinen Taschen, damit sie nicht allzu nass werden sollten. Wir wussten aber keinen Rat, wie wir den Schlitten ans Land bringen sollten. Dietrichson meinte, er wollte wieder zurückschwimmen, ihn holen und ans Land bringen. Da sagte ich, »Tue das nicht, du frierst tot.« Dann rief ich Christiansen zu, dass er eine lange Stange, nämlich ein Bambusrohr, bringen solle und ein Tau, um den Schlitten damit ans Land zu bringen. Aber Dietrichson kehrte sich nicht an meine Worte, sondern ging wieder auf den See hinaus. Sobald er auf eins der Eisstücke gekommen war, fing dies an, umzukippen, und er verschwand kopfüber in dem See. Darauf schwamm er wieder an den Strand. Ich lief auf einen Felsgipfel hinauf und pfiff aus Leibeskräften. Da lief Christiansen auf einen Felsgipfel hinauf und schrie, »Was ist da los?« Ich rief, »Bringt ein Bambusrohr und ein Tau. Dietrichson ist in den See gefallen, und der Schlitten steht auf dem Eise.« Christiansen erschrak sehr, denn er glaubte, dass Dietrichson umgekommen sei und dass nur der Schlitten auf dem Eise stehe. Da lief Christiansen mit diesen Dingen so schnell er konnte, und dann zogen wir den Schlitten und die Büchse an den Strand und begaben uns nach der Feuerstelle, wo die anderen Kaffee kochten, und dort blieben wir die Nacht, denn Dietrichson war durch und durch nass geworden. Nachdem wir die Bagage ans Land geschafft hatten, fährt Dietrichson fort, wanderten wir weiter bis zu dem Ort, wo die Mahlzeit zubereitet war und wohin die übrigen die Sachen geschafft hatten, die am vorhergehenden Tage ans Wasser hinabgetragen waren. Eine Tasse Kaffee schmeckte vorzüglich und erwärmte im Verein mit einem teilweisen Wechsel der Kleidungsstücke meine erfrorenen Glieder gar bald wieder. So hatten wir denn unsere Bagage wieder vollzählig beisammen. Wir merkten aber bald, dass wir nicht mehr imstande waren, so große Bürden wie bisher zu tragen. Wenn wir dieselben in der Weise verminderten, dass wir statt zwei Wanderungen drei unternahmen, so würden wir damit zu viel Zeit hinbringen, um rechtzeitig unten am Fjord sein zu können, wo uns der Verabredung gemäß die Böte abholen sollten. Ich beschloss deshalb, einen Schlitten und ein paar Schneeschuhe zurückzulassen. Um sicher zu sein, dass die Lasten gleichmäßig verteilt waren, machten wir aus Schneeschuhen, Bambusrohren und Tauen eine Waage, und während die übrigen damit beschäftigt waren, die acht Lasten abzuwägen, zog ich talabwärts weiter, um meine Croquis aufzunehmen. Als ich am Abend zurückkehrte, waren sämtliche Sachen derartig verteilt, dass alle Lasten gleich schwer waren. Wir krochen darauf in unsere Schlafsäcke, um am nächsten Morgen unsere Wanderung in aller Frühe wieder antreten zu können. Um 6 Uhr waren wir alle auf den Beinen und nach einem strammen Marsch, auf dem wir unter anderem durch einen kleinen Bach warten mussten, kamen wir gegen Abend am Gänseteich an, wo wir uns wieder in unseren Schlafsäcken zur Ruhe begaben. Am nächsten Morgen, 2. Oktober, nachdem wir einige Stunden marschiert hatten, kamen wir an einen langen, steilen, aber ziemlich ebenen, grasbewachsenen Abhang. Hier setzten wir die Schlitten nieder, beluden sie mit unserem Gepäck und nun ging es leicht und schnell bis an den unten fließenden Bach hinab. Hier sah es aber durchaus nicht verlockend für uns aus. Der Bach war nicht wiederzuerkennen. In den 4 Tagen, welche verflossen waren, seit wir ihn zuletzt gesehen hatten, war das Wasser ungefähr um das 4-fache gestiegen. Hinüber mussten wir indessen, denn weiter unten an der Seite, an welcher wir uns befanden, drängte der Bach sich bis hart an die lotrechte Felswand, so dass keine Rede von einem Vordringen sein konnte. Außerdem befanden sich unser Zelt und die übrigen am Fjord zurückgelassenen Sachen auf dem jenseitigen Ufer. An der zum Waten günstigsten Stelle betrug die Breite des Baches reichlich 100 Ellen. Diese Strecke musste also 3-mal zurückgelegt werden, erst mit der einen Last, dann zurück, um die zweite zu holen, und abermals mit dieser hinüber. Während die beiden Lappen ihre Kleidungsstücke anbehielten, um sich dadurch gegen das eiskalte Wasser zu schützen, zogen Christiansen und ich es vor, uns der Beinkleider und Strümpfe zu entledigen, um dieselben nach vollbrachtem Werk trocken wieder anziehen zu können. Die Schuhe behielten wir dagegen an, um unsere Füße nicht an den scharfen Steinen zu verletzen. Die Strömung war sehr reißend. Wir mussten deshalb unsere Bambusstöcke in die Hand nehmen, um uns darauf zu stützen und unseren Weg tastend über den unebenen Boden zu finden. Denn wenn die Strömung uns die Füße unter dem Leibe weggerissen hätte, wären wir wohl kaum imstande gewesen, uns wieder aufzurichten, da das schwere Gewicht, das wir auf dem Rücken trugen, unfehlbar unsere Köpfe unter Wasser gehalten haben würde. Es war ein kaltes Vergnügen, diese 300 bis 400 Ellen durch das Eiswasser zu waten, das uns bis an den Magen reichte. Christiansen und ich waren völlig blau an den Beinen, als wir endlich mit unserer zweiten Last das jenseitige Ufer glücklich erreicht hatten. Nachdem wir aber die abgefrorenen Körperteile tüchtig gerieben und unsere trockenen Kleidungsstücke wieder angezogen hatten, wurden wir gar bald warm, während die beiden Lappen das nasse, kalte Zeug anbehalten mussten und nichts weiter tun konnten, als es auszuwringen, so gut es eben gehen wollte. Falls der Bach im selben Maße fortfuhr anzuschwellen, wie er es in diesen 4 Tagen getan hatte, würde es 2, ja selbst nur 1 Tag später völlig unmöglich für uns gewesen sein, hinüber zu gelangen. Es war noch nicht 12 Uhr. Da wir hier aber Brennmaterial zur Hand hatten, beschlossen wir, eine Erbsensuppe zu kochen und unser Mittagessen ein wenig früher als gewöhnlich einzunehmen. Eine warme Mahlzeit war uns allen nach dem kalten Bade äußerst erwünscht. Um 2 Uhr des Nachmittags, den 2. Oktober, langten wir mit unserer ersten Last am Ufer des Fjordes an. Hier ließen wir uns vorläufig genügen und den übrigen Teil der Bagage einstweilen eine Strecke talaufwärts liegen, denn wir wollten den Rest des Tages zum Instandsetzen unseres Zeltes benutzen. Dieses sowie den einen Schlafsack und die übrigen Sachen, die wir mitgebracht hatten, als wir die Küste zum ersten Mal erreichten und die von unseren Kameraden zurückgelassen waren, fanden wir wohlbehalten unter einigen Büschen vor. Die Zeltstangen waren jedoch verschwunden, sie waren zum Bau des Bootes verwendet worden. Deswegen mussten wir sie durch andere Bambusrohre ersetzen. Nachdem dies geschehen war, wurde das Zelt errichtet. 6 Tage waren jetzt vergangen, seit wir zuletzt hier gewesen waren. Während dieser ganzen Zeit waren wir ungewöhnlich vom Wetter begünstigt worden. Des Tags hatten wir herrlichen Sonnenschein gehabt, ohne dass uns die Hitze lästig gewesen wäre, und des Nachts einen sternenklaren Himmel bei verhältnismäßig milder Luft. Es konnte deswegen nur als eine Annehmlichkeit bezeichnet werden, die Nacht unter freiem Himmel zu verbringen. Der Umstand, dass wir nur einen Schlafsack hatten und infolgedessen genötigt waren, uns zu 4 hineinzuzwängen, trug freilich sehr wesentlich dazu bei, dass wir nichts von der Nachtkälte verspürten. Um 5:30 Uhr am nächsten Morgen waren wir wieder auf den Beinen, und nachdem wir unser Frühstück verzehrt hatten, gingen wir talaufwärts, um den Rest der Bagage zu holen. Gegen Mittag trafen wir wieder an unserem Lagerplatz ein. Da wir auf die Möglichkeit gefasst sein mussten, hier in aller Ruhe einige Tage zu verbringen, packten wir einen Teil unserer Sachen aus und ordneten alles auf die bequemste, angenehmste Weise. Der Proviant wurde nachgesehen und aufgezählt, und es stellte sich heraus, dass wir außer Pemmikan für längere Zeit noch Brot für 6 und Erbswurst für 5 Tage hatten, wenn wir nur ein Minimum von diesen Sachen verwendeten. Fettstoff hatten wir dagegen gar nicht mehr, schon vor 5 Tagen hatten wir den letzten Rest verzehrt. Auch an Salz gebrach es uns, da einige von den Mitgliedern der Expedition in der letzten Zeit unverhältnismäßig viel davon konsumiert hatten. Wir konnten jetzt täglich Nachrichten von unseren Kameraden erwarten, die nach Gotthab ausgezogen waren. Ja, wir hatten sogar im Stillen gehofft, dass wir das Boot, das uns abholen sollte, schon vorfinden würden, wenn wir mit unserer Bagage den Fjord erreichten. Noch hatten wir keinen Grund, über das Schicksal unserer Kameraden in Sorge zu sein. Wenn aber noch 8 Tage verstrichen, ohne dass wir von ihnen hörten, mussten wir versuchen, die Kolonie auf dem Landwege zu erreichen, denn dann konnten wir annehmen, dass sie verunglückt waren. Unser Proviant, mit Ausnahme von Pemmikan, würde dann bereits seit mehreren Tagen verzehrt sein. Von diesem einen Nahrungsmittel war jedoch noch genügend vorhanden, um eine solche Wanderung unternehmen zu können. Wir zündeten ein Feuer vor dem Zelt an, lagerten uns um dasselbe und genossen die Ruhe, deren wir so sehr bedurften. Den ganzen Nachmittag verbrachten wir auf dem Rücken, in dem weichen Heidekraut liegend, in dem erhebenden Gefühl, dass jetzt die schwerste Zeit überstanden war und dass jetzt voraussichtlich bessere und bequemere Tage für uns kommen würden. Früh am Abend begaben wir uns zur Ruhe und erst spät am nächsten Vormittag steckten wir die Köpfe wieder zum Zelt hinaus. Ich benutzte den Vormittag, um ein Croquis zu vollenden. Christiansen ging mit der Büchse über der Schulter aus, um auf Filz zu fahnden, kehrte aber schon nach einigen Stunden unverrichteter Sache wieder zurück. Den übrigen Teil des Tages verbrachten wir in aller Ruhe. Auch den folgenden Tag benutzten wir zur Rast. Gerade vor unserem Zeltplatz war das Ufer des Fjordes völlig unzugänglich für ein Boot. Deswegen begab ich mich am Vormittag des 6. Oktober auf eine Landspitze hinaus, die sich weit in den Fjord hinein erstreckte und die mit Gesträuch bewachsen war, teils um einen guten Landungsplatz für das Boot zu suchen, teils um mich nach Wild umzusehen. Als ich kaum den halben Weg zurückgelegt hatte, vernahm ich einen Schuss. Der konnte nur von einem Sendboten unserer Kameraden herrühren. Oder waren es etwa Grönländer, die gleich mir auf Jagd ausgegangen waren? Ich eilte auf den Höhenrücken, um zu sehen, ob ich irgendetwas entdecken könne, und es währte auch nicht lange, bis ich 2 Grönländer erblickte, die über die Landzunge gingen, auf dem Rücken Bündel und Säcke tragend, die nach Art der Eskimos in breiten, über die Stirn laufenden Tragriemen hingen. Als ich sie anrief, machten sie sofort Halt, und wir gingen einander entgegen. Es stellte sich heraus, dass meine erste Vermutung richtig gewesen war. Es waren 2 Kajakmänner, die uns Botschaft von Nansen brachten. Sie überlieferten uns einen Brief, in dem er schrieb, dass sie glücklich angekommen seien und dass er uns vorläufig etwas Proviant sende. Böte mit reichlicheren Vorräten würden bald nachkommen und uns abholen. Wegen des starken Sturms sei es jedoch bisher nicht möglich gewesen, die Leute zur Abfahrt zu bewegen. Ich kehrte natürlich sofort um und führte die Ankömmlinge nach dem Lagerplatz. Den ganzen Vormittag hatte mich ein wahrer Heißhunger gequält, aber trotzdem hatte ich mein einfaches Mittagsmahl, aus einem Stück trockenen Fleischbiskuits und etwas Pemmikan bestehend, gewissenhaft aufbewahrt, um es erst zur Mittagszeit zu verzehren. Jetzt wusste ich, dass wir wenigstens vorläufig keine Not leiden würden, da uns Nansen Proviant gesandt hatte. Deswegen konnte ich mein Mittagsmahl getrost in Angriff nehmen. Es währte nicht lange, bis ich es herausgeholt hatte, und um Handumdrehen war es verzehrt. Ende von Abschnitt 14, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im März 2025.